und zu Beginn mit Musik von Siegfried Fink. Wir hören zunächst sein Rondell Nummer 1 für Percussion. Siegfried Fink ist selbst der Ausführende. Thank you. endet fast unhörbar dieses Rondell Nummer 1 für Schlagzeug von Siegfried Fink. Jetzt hören wir mehr von ihm, von diesem Mann, der 2006 gestorben ist. Timing for Percussion, so heißt dieses Werk. Siegfried Fink mit drei anderen Schlagzeugern, nämlich mit Bernd Kremling, Wolfgang Schneider und Joachim Sponsel. Thank you. Timing for Percussion, Musik von Siegfried Fink. Er selbst spielte hier zusammen mit Bernd Kremling, Wolfgang Schneider und Joachim Sponsel. Fünf Lieder hören wir jetzt im Concerto Bavarese hier in Bayern 2 von Hubert Keineder. Für Gesang und Orchester sind diese Stücke komponiert, und zwar mit dem Titel »Gleich wie der Wind«. Suche, so heißt das erste Stück, das zweite frustriert, das dritte lebendig wie ein Vulkan, Nummer vier wie der Wind so frei und das fünfte in dir versinken ganz und gar. Violetta Urmana, Mezzosopran mit der Vogtlandphilharmonie unter der Leitung von Johannes Schmeller. Ich Fünf Lieder aus dem Zyklus »Gleich wie der Wind« von Hubert Kaineder. Das war Violetta Urmana, die litauische Mezzosopranistin, zusammen mit der Vogtlandphilharmonie unter Johannes Schmeller. Eine Liveaufnahme aus dem großen Festsaal St. Valentin in Passau 1992. Hirngespinste, so heißt unser folgendes Werk hier im Concerto Bavarese von Michael Hirsch, eine nächtliche Szene für zwei Spieler mit Akkordeon. Die Ausführenden sind Teodoro Ancelotti und Robert Podlesny. Thank you. lives. Besuchen sind Serifs Schürfen und was. War ich schön oder was? Sehr lächerlich. Sache Asta haut ja alles aufs Trapez, hier kommt die Suchen in, sind sie Asta nicht Schürgürfen oder was? Das war echt heute schon Süderhelle, du warst. Warum ich zum doch eher der Willninger gesagt hat, nun denn am Gesanderan? Mal so ging sich zieb, gichts mich saal, sin sich zieb. Denn, dann ja so nun meifen lass ich dahin, das ist doch ich so was sind denn dazu überhaupt gekissen? Also jetzt ist ja altlos, möchte ich sein Mal, das traut dieser Hauptsubomen war, in Anführungszeichen. Ja, ja, darum fiel es, dass es Sirne weggehücht war, sie Hörne, weil es Gerüderauch gehelben. Auch Helber, sie sieben? Ich dachte mich, Helber, sie bewege so eine Sürlauch, sprechenlos, geh hin und her doch. Angespannt. Seber, schub ich sie zieh's, ich wese bewege setzt. Wir das früh wachteten, wird da sehr wachten. Ansonstenen, Albricht, Unklicht, mal leicht zu sato Dinge, wie seid ihr das begieren, wie doof. So soll es schon sah mich, dass die Lae schon seit ewig und drei Tag lang ist, Lüne, Sepzeptep. Es ist eine Lüse, Sepzept, eine Jal-Eche, Kini, Jal-Ich. Meiz, Hilderup, Unserup, killig ich mal der Runderup. Hirngespinste, eine nächtliche Szene für zwei Spieler mit Akkordeon. Das war eine Komposition von Michael Hirsch. Wir hörten Teodoro Ancelotti Akkordeon und die Stimme, das war die von Robert Podlesny. Johannes Tonio Kreusch hat zwei Suiten für Gitarre Solo unter dem Titel Crossing Borders geschrieben. Diese beiden Suiten hat er 2005 in München eingespielt. Und wir hören sie jetzt hier im Concerto Bavarese in Bayern 2 hintereinander. Thank you. Thank you.

Thank you. Johannes Tonio Kreusch spielte seine beiden Suiten für Gitarre Solo mit dem Titel Crossing Borders, eine Aufnahme aus dem Jahr 2005. Concerto Bavarese in Bayern 2, jetzt mit einem Werk von Dorothea Hofmann. Schritte im Grasland heißt es, ein Quartett für drei Tenorhackbretter und ein Kontrabass-Hackbrett. Carmen Amrain, Johanna Höbel, Tobias Vogel und Komale Akakbo. Vier Hackbretter waren hier zu hören. Dreimal Tenor, einmal Kontrabass, Carmen Amrain, Johanna Höbel, Tobias Vogel und Komale Akakpo mit Schritte im Grasland, einem Quartett von Dorothea Hofmann zum Abschluss unseres heutigen Concerto Bavarese.